Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Alle 2 Sekunden wird weltweit eine Kinderehe geschlossen, oft gegen den Willen der minderjährigen Mädchen. Bei uns in Deutschland ist das zwar verboten, aber über die Fluchtrouten kommen eben auch verheiratete Kinder zu uns. Bündnis 90 Die Grünen haben mal beim Bundesinnenministerium nachgefragt, wie viele das so ungefähr sind. Antwort: knapp 1500. Offiziell. Die Behörden gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher ist. Die gebürtige Pakistanerin Sabatina James kennt das Problem der Kinderehen aus eigener Erfahrung. Sie hat bei uns im Deutschlandradio Kultur von den schrecklichen Folgen erzählt, die das für die Mädchen haben kann. Es ist sehr wichtig, dass wir hier auch auf keinen Fall verharmlosen. Es gibt auch 8- und 12-jährige Mädchen, die bei der Hochzeitsnacht verbluten, weil ihnen beim Geschlechtsverkehr mit einem Erwachsenen die Gebärmutter reißt. Das nennen viele Tradition und Folklore. Ich finde, es ist Missbrauch. Und wir müssen ganz in Klarheit sagen, dass in Deutschland die Rechte von Frauen und Kindern unverkäuflich sind. Und wenn es Liebe ist zwischen den beiden, dann können sie ja später mal legal heiraten. Genau diese Rechte wollen Bund und Länder jetzt stärken. Sie beraten über Möglichkeiten, Minderjährige vor Kinder- und Zwangsehen besser zu schützen. Anfang der Woche hat sich erstmals eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesjustizministers dazu getroffen. Franziska Brandner ist die Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Kinder- und Familienpolitik und jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Brandner. Ja, guten Tag. Sie sagen, das Problem der Kinderehen lasse sich kaum durch Gesetzesänderungen lösen. Warum? Wir sind der Überzeugung, dass viele der Aspekte bei den Kinderehen, also wir sind eindeutig gegen Kinderehen, aber dass viele der Fragen zum Beispiel schon heute ja strafbar sind, was gerade erwähnt wurde, die 8 Geschlechtsverkehr mit einer 8-9-Jährigen ist eindeutig strafbar und ist eine Straftat in Deutschland, die auch entsprechend geahndet werden muss. Deswegen reicht es dort zum Beispiel ja nicht nur die Ehe aufzulösen, sondern eigentlich muss das zur Anzeige kommen. Das heißt, die Frage ist, wie hilft man den Mädchen? Unser Ziel ist wirklich das Kindeswohl zu sichern und dann zusammen mit Jugendämtern, Familiengerichten vor Ort zu schauen, was brauchen diese Mädchen. Eine Option kann sein, die Ehe aufzuheben. Das ist ja vor allem der Bereich zwischen 14 und 16. Davor ist es eh nicht legal aufgrund des sexuellen Missbrauchsverdachts, eben wenn eine Ehe unter 14 geschlossen wird. Das heißt, die Frage ist, was hilft den Mädchen? Und wir möchten, dass diese im Vordergrund steht. Das kann die Aufhebung der Ehe sein. Das können aber auch andere Maßnahmen sein. Zum Beispiel, dass beide Minderjährige, wenn sie durch die Flucht zusammengekommen sind, eine Schicksalsgemeinschaft sind, weil Mädchen nicht alleine reisen dürfen, dass sie hier ankommen, beide minderjährig und dann zum Beispiel beide in eine Unterbringung in der Jugendhilfe kommen. Vielleicht sogar auch zusammen. Das heißt, es kann da auch andere Optionen geben, um wirklich das Kindeswohl individuell und einzeln beurteilen zu können und dann auch zu schützen. Das ist ein klares Plädoyer für eine Einzelfallprüfung. Genau. Wir sind wirklich der Überzeugung, dass man schauen muss, was sind die Gründe, was hilft dem Kind. Und wir haben jetzt heute die Zahlen ja bekommen, die größte Gruppe kommt aus Syrien, dann aus Afghanistan, aus dem Irak. Wir wissen, dass einiges davon natürlich eben Schicksalsgemeinschaften sind. Mädchen dürfen nicht alleine reisen. Hm. Aber die einzige Möglichkeit vielleicht gewesen, zu fliehen. Und wir hielten es zum Beispiel fatal, wenn diese Mädchen dann abgeschoben würden. Das wäre für die Mädchen, sage ich mal, keine Hilfe. Und man muss deswegen gucken, was sind die Konsequenzen. Und natürlich kann es auch zur Aufhebung der Ehe führen. Wir sperren uns nicht dagegen, sondern sagen nur, es muss einfach geprüft werden, was hilft dem betroffenen Mädchen. Können Sie sich denn vorstellen, dass das immer im Einzelfall so klar zu unterscheiden ist, ob es nur eine Schicksalsgemeinschaft ist oder ob tatsächlich das Mädchen dann unter der Knute in Anführungszeichen des Mannes steht, aber nichts sagen möchte zum Beispiel? Das braucht bestimmt einiges an auch natürlich Arbeit und Befragung der Jugendmenschen, also die im Jugendbereich tätig sind vor Ort. Dafür braucht man zum Beispiel auch Übersetzungen, da muss man mit den Menschen arbeiten. Aber natürlich glauben wir schon, dass es möglich ist. Man kann ja auch sagen, das wird zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum verfolgt, also dass das Jugendamt sagt, hier, wir lassen auch nicht locker, wir schauen hier nach, das ist unsere Aufgabe, das Kindeswohl zu schützen. Und das vielleicht nicht an einem Tag entscheidet, sondern über ein paar Wochen. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe, die ja die Jugendämter in Deutschland immer haben, genau evaluieren, einschätzen zu können, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, was ist im besten Interesse des Kindes und dementsprechend zu handeln. Und dann kann ein Jugendamt einen Antrag auf Aufhebung der Ehe stellen. Das Familiengericht entscheidet dann. Und dann würde zum Beispiel so ein Mädchen wahrscheinlich gleich behandelt wie ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Die sind ja meistens Männer. männlich und dann auch eben in eine Einrichtung der Jugendhilfe kommen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Wege. Wir halten das für einen gangbaren Weg und wollen auch nicht, dass dieses schwierige Thema instrumentalisiert wird, sondern dass es wirklich uns darum gehen muss, diesen Mädchen zu helfen. In Berlin haben sich die Amtsgerichte, der Landesjugendhilfeausschuss und das Landesamt für Flüchtlinge darauf geeinigt, dass ein von den meist älteren Ehemännern beantragtes Sorgerecht für ihre minderjährigen Ehefrauen unter 16 Jahren grundsätzlich abgelehnt wird. Ist das ein richtiger Schritt? Ja, also wir glauben, dass diese Frage sozusagen, wer hat Sorgerecht, was ist auch die Frage mit der Aufsichtspflicht oder mit den Pflichten bei dem Jugendamt da weitergehen müssen. Gerade diese 14- bis 16-Jährigen ist ja diese schwierige Altersgruppe. Unter 14 ist eh klar, ist strafrechtlich nicht möglich. Über 16 Jahre ist es in Deutschland auch schwierig, weil es da ja auch Ausnahmen gibt, wo die Ehe legal sein kann. Und da ist es diese Altersstufe zwischen 14 und 16, auf die müssen wir besonders gucken und da eben schauen, was passiert mit den Mädchen und die Hilfe anbieten und auch von staatlicher Seite darauf achten. Und das ist das, glaube ich, was auch in Berlin gefordert ist, dass man nicht sagt, naja, da ist ja jemand Älteres dabei, dann ist das alles okay, sondern dass man sagt, nein, das ist unsere Aufgabe, da auch weiterhin hinzugucken, wenn es vielleicht auch nicht sofort, wie in Berlin ja auch gesagt wurde, nicht sofort zur Aufhebung der Ehe führt. Aber wir haben dann auch eine Pflicht, mit drauf zu gucken. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Was halten Sie davon, das Mindestalter für eine Ehe grundsätzlich auf 18 anzuheben? Darüber denkt ja diese Bund-Länder-Kommission nach. Ja, das ist eine übrigens eine schon ältere Forderung, die wir jetzt auch nicht aktuell nur stellen, sondern die wir auch nicht nur für Deutschland stellen, sondern auch weltweit sagen, Kinderehen gehören grundsätzlich eben nicht mehr als legal anerkannt. Das ist nicht etwas Aktuelles, sondern eine grundsätzlich richtige Forderung. Wenn wir dazu kommen würden, würden wir das natürlich unterstützen. Franziska Brandner, Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Kinder- und Familienpolitik, über das Problem von Kinderehen in Deutschland und was dagegen getan werden kann. Ich danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.